Er ist es, der lebendig macht und sterben lässt. Wenn er dann eine Angelegenheit bestimmt, sagt er zu ihr nur, sei, und so ist sie.